die göttliche komödie von dante die hölle dreiunddreißigster gesang den mund erhob vom grausen mahl der sünder abwischend an den haaren ihn des hauptes das am genick er übel zugerichtet drauf fing er an verzweiflungsvolle schmerzen soll ich erneun die mir das herz beklemmen beim denken schon eh ich davon noch spreche doch kann mein wort ein same sein dem schande entsprießt für den verräter den ich nage magst du zugleich mich weinen sehn und reden nicht weiß ich wer du seist noch auf was weise du hier herabkamst doch ein florentiner scheinst in der tat du mir nach deiner sprache so wisse denn ich war graf ugolino erzbischof roger dieser und vernimm jetzt warum ich ihm bin ein so läst'ger nachbar daß ich infolge seiner schlimmen ränke mich ihm vertrauend eingekerkert wurde und dann getötet brauch ich nicht zu sagen doch das was du nicht kannst erfahren haben wie grausam nämlich ist mein tod gewesen das hör und sieh ob er mir weh getan hat ein enges loch im umkreis jenes käfigs der jetzt nach mir den namen trägt des hungers und andere dereinst noch muß umschließen er hat manchen mond durch seine öffnung mir schon gezeigt als unheilvoll ein schlummer den schleier mir zerriß vor meiner zukunft es schien mir dieser hier als herr und führer den wolf mit seinen wölflein hinzujagen zum berg der lucca den pisanern decket und vor sich her ließ er mit magern scharfen wohleingehetzten hündinnen gualandi zusammt sismondi und lanfranchi sprengen nach kurzem lauf schon schienen söhn und vater ermattet mir und ihre weichen sah ich aufreißen deuchte mir mit spitzen fängen als ich vor tagesanbruch drauf erwachte hört ich die söhnlein die mit mir hier waren im schlaf weinen und nach brot verlangen wohl hart bist du wenn du bei dem gedanken des was mein herz jetzt ahnte nicht schon trauerst und weinst du nicht weshalb pflegst du zu weinen wir waren wach jetzt und die stunde nahte wo man uns speise sonst zu bringen pflegte doch jeder zweifelte ob seines traumes als unter uns des grausen turmes tor ich zuschließen hörte drob ich meinen söhnen ins angesicht sah ohn ein wort zu sprechen nicht weint ich so erstarrt war ich im innern doch jene weinten und mein anselmucchio sprach blickst mich ja so an was hast du vater doch keine trän entfiel mir und nicht gab ich den ganzen tag ihm noch die nacht drauf antwort bis sich der welt zeigt eine neue sonne als nun ein schwacher strahl ins schmerzensvolle gefängniß drang und auf vier angesichtern das aussehn ich des eigenen gewahrte bis ich vor schmerz mich selbst in beide hände doch jene glaubend daß ich's aus begierde nach speise thät erhoben sich behende und sprachen vater minder schmerzlich wär's uns wenn du von uns jetzt äßest du umgabst uns mit diesem jammerfleisch nimm es uns wieder da ward ich still sie mehr nicht zu betrüben stumm blieben wir den tag all und den nächsten o harte erde daß du dich nicht auftatst doch als wir bis zum vierten tag nun kamen fiel gaddo ausgestreckt zu meinen füßen und rief mein vater ach was hilfst du mir nicht dort starb er und wie du mich hier erblickest sah ich die drei eins nach dem andern fallen vom fünften tag zum sechsten drauf ich blind schon begann herumzutappen über jeden und sie zwei tage rief nach ihrem tode bis hunger tat was nicht der schmerz vermochte sprach's und ergriff verwandten blicks den schädel den jammervollen wieder mit den zähnen die wie ein hundsgebiß die knochen malmten weh pisa dir du schandfleck alles volkes des schönen lands allwo das sie ertönet da langsam sind die nachbarn dich zu strafen bewege sich Capraia nebst Gorgona sich also dämmend vor des Arno mündung daß es in dir die menschen all ersäufe denn ward graf ugolino gleich bezichtigt er hab ob der kastelle dich verraten sollst du die söhn aufs kreuz doch so nicht spannen unschuldig machte ja du jüngres theben die jugend ugucione und brigata und jene zwei im lied genannt schon oben wir gingen weiterhin bis wo vom froste in rauher hüll umstrickt ein andres volk weilt gebückt nicht nein ganz rücklings umgestürzet das weinen selbst erlaubt hier nicht zu weinen so daß der jammer in dem aug gehemmet die angst vermehrt sich nach dem innern wendend denn es vereinen sich die ersten tränen zu klumpen und die augenhöhlen füllen sie gleich kristallnen brillen untern brauen und ob auch schon gleich wie aus einer schwiele aus meinem antlitz jegliche empfindung sich ob des frosts zurückgezogen hatte so glaubt ich doch ein wenig wind zu fühlen drob ich mein meister wer erregt nur solches hat nicht hienieden aller dunst ein ende drauf er zu mir dorthin gelangst du nächstens wo dir dein auge drauf wird antwort geben die ursach der das wehn entströmt erblickend und ein elender aus der kalten rinde schrie gegen uns o seelen also grausam daß euch die letzte stätt ist angewiesen entfernt mir vom gesicht die harten schleier daß sich der schmerz der mir die brust füllt etwas entlad eh wiederum die zähren frieren drauf ich zu ihm sag an soll ich dir helfen wer bist du und wenn ich dich dann nicht löse so mög ich zu dem grund des eises sinken drob nun entgegnet er mönch alberigo der mit den früchten des verruchten gartens bin ich der datteln hier empfängt für feigen o sprach ich bist denn du auch schon gestorben und er zu mir wie's droben auf der erde um meinen leib steht des hab ich nicht kunde denn solchen vorzug hat die ptolemäa daß oftmals schon der geist in sie herabfällt bevor noch atropos ihn trieb von dannen doch daß du williger vom angesichte hinweg mir räumest die verglasten tränen wiß daß sobald verrat geübt die seele wie ich getan der körper ihr geraubt wird von einem dämon der ihn dann beherrschet bis gänzlich umgelaufen seine zeit ist sie stürzt herab in solcherlei zisternen und so mag oben noch der leib zu sehn sein des schattens hinter mir hier überwinternd wie du wohl weißt wenn du erst jetzt herabkommst Herr Branca Doria ist's und mehr der Jahre vergingen schon, seit er hier ward umschlossen. Drauf ich zu ihm. Ich glaube, du betrügst mich, denn keineswegs starb ja Herr Branca Doria, der immer noch ist, trinkt, schläft und sich kleidet. Dort oben in der grause Tatzengrube, sprach er, allwo der zähe Pechbrei siedet, war Michael Zanche noch nicht eingetroffen, als der den Teufel ließ an seiner Stelle im eignen und in des verwandten Körper, der den Verrat zugleich mit ihm vollbrachte. Doch streck hieher die Hand jetzt, mir die Augen zu öffnen. Und ich öffnet ihm sie doch nicht, denn edel war's, zum Schelm an ihm zu werden. O Genueser, Männer aller Sitte entfremdet und bedeckt mit allen Fehlern, was seid ihr von der Welt nicht ausgerottet? Denn mit der Schattenschlimmsten aus Romagna traf einen ich der euren, der dem Geist nach, ob seiner Tat schon im Kossüth sich badet, indes er lebend scheint dem Leib nach droben. Ende von 33. Gesang.